ich freue mich, dass wir heute gemeinsam auf die Straße gehen, dass wir gegen das kämpfen, was in der Vergangenheit passiert ist, aber dass wir das Geschick auch in die Hand nehmen und für unsere Zukunft kämpfen. Es ist die Jugend, die die Zukunft ist. Und so ist es auch die palästinensische Jugend, die an den ersten Reihen in der vordersten Front des palästinensischen Freiheitskampfes steht. Es ist auch die Jugend, die international an der Seite der Palästinenser und Palästinenserinnen steht und stehen sollte. Es erfüllt mich mit Wut und mit Trauer, wenn ich darüber nachdenke, dass es Organisationen gibt, die in Deutschland sind, die sich als links bezeichnen, die diesem Befreiungskampf sein Recht absprechen und ihn mit Demagogie und Hass überziehen. Ihr viele von euch werden es sicherlich mitbekommen haben, dass diese Antideutschen, diese Prozionisten auf dem 1. Mai, den wir mit vielen Genossen und Genossinnen dieses Jahr zusammen organisiert haben, wo wir den internationalistischen Block gestellt haben, nun angegriffen werden, weil diese Antideutschen den Block provoziert haben. Das Schlimmste, was passiert sein soll, ist, dass ein rechter Zionist ein Pepsi-Getränk über seinen Kopf bekommen hat. Nun hört euch an, wie sie alle jaulen und weinen. Aber wo waren diese Leute? Wo haben sie geweint? Wo haben sie gemeinsam mit uns gekämpft, als der israelische Staat die Knochen der palästinensischen Jugend gebrochen hat, während der Intifada? Wo sind sie? Wo schreien sie, wenn der israelische Staat palästinensische Jugendliche auf den Straßen Palästinas erschießt und unterdrückt, sie in die Gefängnisse steckt? Wir stehen auf dieser Seite der palästinensischen Jugendlichen. Wir haben es in der Vergangenheit getan und wir werden es auch in der Zukunft tun. Was wir glauben, ist, dass es wichtig ist, dass wir Seite an Seite stehen und kämpfen international. Wir knüpfen keine Bedingungen an den Widerstand, denn er ist legitim, aber wir haben für den Widerstand. Und das ist nicht nur die Befreiung Palästinas von der israelischen Besetzung, der zionistischen Unterdrückung, sondern auch die Befreiung der Region und letztlich der ganzen Welt vom kapitalistischen System, vom Imperialismus, der die Palästinenser und Palästinenserinnen in Unterdrückung hält. Ich glaube, was auch wichtig ist zu sagen, ist, dass wir gemeinsam mit allen Religionen und auch mit den Jüdinnen und Juden, mit den Atheisten und Atheistinnen zusammen kämpfen wollen. Es ist uns auch nicht egal, wenn der zionistische Staat, die Rassisten und Rassistinnen versuchen, die Jugend in Israel für ihre militärische Unterdrückungspolitik zu gewinnen. Der Widerstand der Palästinenserinnen ist legitim ohne dies. So wie zum Beispiel auch der Kampf der Geflüchteten in Deutschland gegen Rassismus vollkommen legitim ist, auch wenn die Arbeiterinnenbewegung in Deutschland dem Sozialchauvinismus hinterherrennt. Aber wir kämpfen gegen den Sozialchauvinismus, wir kämpfen gegen den Zionismus in der deutschen Arbeiterinnenbewegung und auch unter den israelischen Jugendlichen. Wir wollen gemeinsam mit ihnen kämpfen gegen diesen Unterdrückerstaat. Solange sie das noch nicht tun, werden wir alleine kämpfen. Aber wir freuen uns auch, wenn wir den israelischen Staat, das kapitalistische System, gemeinsam mit allen zusammen zerschlagen, die auf unserer Seite stehen. Und ich freue mich, dass wir heute so viele sind. Und ich freue mich, wenn wir mehr werden. Viva, viva Palästina!